Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtra Tobi. Ich bin jetzt zusammen im Aufnahmeraum Krähennest Mumble mit der Katharina Nokun. Guten Abend, Katha. Hallo, Tobi. Du darfst dich trotzdem ein bisschen vorstellen. Was machst du so bei den Piraten und woher kommst du? Und da gibt's ja noch so ein paar Kleinigkeiten über dich. Ja, mein Name ist Katharina Nokun. Ich kandidiere für die Piraten in Niedersachsen für den Landtag. Es stehen ja bald Landtagswahlen an, im Januar, um genau zu sein. Und ich engagiere mich stark im Bereich Datenschutz, aber auch im Bereich innere Sicherheit und möchte gerne heute etwas erzählen zum Thema Datenschutz und innere Sicherheit. Die Situation in Niedersachsen, die ist nämlich nicht so gut und möchte erklären, warum ich der Meinung bin, dass da Piraten im Landtag ganz essentiell zu einer Verbesserung für die Bürgerrechte beitragen. Ja, da steigen wir direkt auch mal ein. Ihr habt da einen ganz regen, fleißigen Innenminister. Genau. Sein Name ist Uwe Schünemann, seines Zeichens Innenminister für die EU seit 2003. Und ich würde gern zum Einstieg mal so ein paar Zitate aufzählen, die er so von sich gegeben hat. Ja. Zum einen hat er in der Tagesschau 2011 gesagt, für einen Innenminister ist es sicher besser, als harter Hund statt als Warmduscher zu gelten. Das ist schon mal so ein Statement zu seinem Selbstbild. Zur Vorratsdatenspeicherung sagt Herr Schünemann, die Justizministerin schützt die Justizministerin schützt durch ihre ideologische Blockadehaltung Pädophile und Terroristen und wird damit selber zu einem Sicherheitsrisiko für unser Land. Er meint natürlich damit Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger von der FDP, die sich ja ganz vehement gegen Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen hat. Ja, also Herr Schünemann, den ich jetzt persönlich nicht kenne, benutzt ja das übliche Prinzip, durch Angst möchte man gerne Wählerstimmen haben. Ne? Genau. Viel Sicherheit und Einschränkung der Freiheit. Aus der Richtung Schünemann kommt auch das Stichwort White IT. Genau. White IT ist ein Projekt, das auf Initiative des niedersächsischen Innenministeriums 2009 angestoßen wurde. Und das hat jetzt, also es klingt ein bisschen vom Namen her ähnlich wie Clean IT, was ja so ein bisschen auf in den Medien war in letzter Zeit, ein europäisches Projekt, das zwar ähnlich ist vom Ansatz her, aber nicht genau dasselbe. Und es hat eigentlich auch nicht wirklich was damit zu tun. Es geht aber in dieselbe Richtung. Und zwar sollen Grundrechte im Internet, Freiheit im Internet eingeschränkt werden zugunsten von Verfolgung von Straftaten, und zwar in der Hinsicht, dass sehr stark an die Infrastruktur gegangen werden soll. Das heißt, es sollen Inhalte gefiltert und gerastert werden. Okay, das ist ja eigentlich alles gar nichts Neues. Wieso kommt das jetzt alles bei euch so massiv geballt hoch? Wir haben ja noch ein paar Themen, aber mal eben so für zwischendurch zum Genießen. Ja, warum kommt das bei uns so stark hoch? Wir haben in Niedersachsen die Situation, dass wir sehr große, Zustimmungswerte für konservative Parteien haben und beispielsweise die CDU. Und die hat natürlich eine ganz andere Vorstellung von Politik der inneren Sicherheit, als beispielsweise die Piraten haben. Wir Piraten würden ja sagen, wir möchten mehr Prävention, wir möchten mehr soziale Prävention haben, und die CDU möchte da eher in den Bereich gehen, dass sie sagt, wir brauchen mehr Zugriffsrechte, Eingriffsrechte für Strafverfolgungsbehörden, die natürlich dann auch sich sehr stark auf die Bürgerrechte auswirken, in negativer Hinsicht. Und daher kommen jetzt so die ganzen Sachen, sage ich mal, auf die ich noch zu sprechen kommen werde, wie beispielsweise White ID, dass das gar nicht so kritisch hinterfragt. Da wird gesagt, wir möchten etwas gegen Kinderpornografie im Netz unternehmen. Ja, wie machen wir das denn? Wir können ja beispielsweise Inhaltefilter machen. Ja. Ja, also als Pirat, das kennen wir alles aus 2009, also mich persönlich lässt das jetzt nur kurz gähnen, dabei muss man sich ja dann wieder zur Raison rufen und sagen, hey, vielleicht hat es auch immer noch nicht jeder mitgekriegt oder vielleicht ist auch vieles schon vergessen worden, es ist ja damals Zensursula, wurde es ja genannt. Da kam das ja auch alles hoch. Wir müssen unbedingt was dagegen tun, und das Internet ist ja ein rechtsfreier Raum, und wir brauchen Sperren und Filter, damit was gegen die Kinderpornografie getan wird. Und wenn man das tatsächlich mal hinterfragt hat und sich sehr viel Mühe gegeben hat, dann konnte man feststellen, dass all diese Mechanismen eigentlich überhaupt gar nichts bringen. Ja, es ist natürlich ein Problem, wenn Menschen glauben, dass die Diskussion gegessen ist, nur weil man ein problematisches Gesetz verhindert hat. Denn gerade in diesem Bereich kocht sehr viel ständig wieder hoch. Da werden von denselben politischen Akteuren zum Teil immer wieder neue Versuche gemacht, dieselben Inhalte mit anderer Verpackung wieder auf die politische Bühne zu heben. Und daher ist es wichtig, dass man sagt, nee, Zensur sogar ist halt weg. Aber was ist dann beispielsweise mit Clean IT oder White IT oder anderen Projekten? Was ist mit Index? Was ist mit Nachfolgeprojekten vom Index und dass man da auch auf dem Laufenden bleibt und schaut, was kommt demnächst auf uns zu und vielleicht auch durch eine öffentliche Debatte das im Frühstadium schon bereits erkennt und politisch anspricht und skandalisiert. Bevor wir noch zu weiteren Themen kommen, dann erklär doch noch einfach mal eben, warum das Argument, ich habe ja nichts zu verbergen, ich bin ja kein Terrorist, mich betrifft das ja alles nicht, warum dieses Argument nicht funktionieren kann. Ja, zuerst einmal hat jeder etwas zu verbergen, und zwar seine Privatsphäre. Und wer sagt, dass er nichts zu verbergen hat, wenn man da mal so ein bisschen kritisch nachfragt, ja, was ist denn mit Ihrem letzten Arztbesuch? Wann waren Sie denn da? Und mit wem haben Sie denn zuletzt telefoniert? Und wo haben Sie sich die letzten Tage aufgehalten? Dann wird manchen Leuten schon ein bisschen mulmig. Und da wird klar, dass man schon etwas zu verbergen hat, und zwar den Bereich seiner Privatsphäre, den man, also den Kernbereich der Lebensgestaltung, den man nicht unbedingt jedem zugänglich machen will, und zwar aus gutem Grund. Und da geht es zum Teil um die Gestaltung des Privatlebens, aber auch nicht zuletzt um politische Aktivitäten oder wie man sich politisch engagiert. Und in dem Moment, wo ich nicht weiß, dass ich überwacht werde, beziehungsweise es nicht ausschließen kann, dass es der Fall ist, besteht die Möglichkeit, dass ein gewisser Chilling-Effekt eintritt, dass Menschen, die sonst vielleicht Dinge ansprechen würden oder sich beispielsweise bei Beratungsstellen melden würden oder vielleicht an politischen Protesten teilnehmen würden, dass sie es einfach lassen, weil sie sagen, ich weiß nicht, was für Konsequenzen das für mich haben wird. Vielleicht jetzt, nicht jetzt, aber vielleicht in den nächsten Jahren, denn ich weiß nicht, was für Daten da erfasst werden, welche Daten gespeichert werden und wer Zugang dazu hat. Und ich weiß vielleicht auch nicht, wie die politische Situation in, sagen wir mal, 2, 3 Jahren oder 5 Jahren ist und was für Konsequenzen im Nachhinein da auf mich kommen. Ja, Und komm, da dann denke mache ich das ich, doch ja. jetzt. Dann mache ich das doch jetzt mal andersrum, wo du gerade das Stichwort genannt hast. Drohnen sind doch eine tolle Sache. Bei Demonstrationen kann ich die Übeltäter, die Prügeltypen, die kann ich dann ermitteln, die Steineschmeißer, die Chaoten, die kann ich endlich verfolgen. Und die Drohnen, die versetzen die Polizei in die Lage, an den Brennpunkten sofort sofort Einsatzpersonal zu schicken. Was gibt's denn da gegen Drohnen zu sagen? Das ist doch eine tolle Sache. Ja, Drohnen sind zuerst einmal also unbemannte Flugkörper, die sich, die in der Luft Übersichtsaufnahmen machen können von Demonstrationen, wenn da so eine kleine Kamera dran ist. Das wird in Niedersachsen natürlich auch gemacht. Da hat die Polizei sogar ganz stolz eine Pressemitteilung rausgegeben, dass hier Drohnen eingesetzt werden, um Übersichtbilder zu erstellen, beispielsweise bei einer Anti-Nazi-Demonstration in Bad Nenndorf kürzlich. Und das Problem, das ich da sehe, ist, dass Demonstranten, die abgefilmt werden, ohne Grund erstmal einen sehr massiven Eingriff in die Versammlungsfreiheit oder in die Demonstrationsfreiheit erleben, in der Hinsicht, dass aufgezeichnet wird, dass sie an einem politischen Protest teilnehmen. Und solange nicht klar ist, was für eine Auflösung diese Übersichtsbilder haben, kann ich auch nicht wirklich sicherstellen, dass ich da nicht überwacht werde. Und zunächst einmal ist es natürlich ein Grundrecht eines jeden Bürgers, für sein politisches Anliegen auf die Straße zu gehen. Und da sollte auch nicht präventiv überwacht werden. Also Filmen auf Demos ist aus der gesetzlichen Sicht einer sehr starken Einschränkung untergeordnet. Aber in der Praxis wird es leider viel zu lasch gehandhabt. Da wird die Kamera sehr schnell ausgepackt. Da gab es beispielsweise einen Fall bei der zweiten ACTA-Demo in Hamburg im Frühjahr, dass die Polizei einfach mal angefangen hat zu filmen. Da ist der Versammlungsleiter dann schnell zur Polizei gegangen und fragt, hey, warum filmen Sie denn jetzt hier diese friedliche Demonstration? Daraufhin wurde die Kamera eingepackt und da war eigentlich klar, die Polizei hatte jetzt keinen Grund anzunehmen, also dass da Gewalt stattfinden könnte. Sie haben es einfach mal gemacht, weil sie es machen konnten. Und das ist ein Problem, denn wenn ich bei einer Demonstration teilnehme und vor mir so ein Kamerawagen läuft, der mich abwendet, also mir persönlich wird mulmig. Ja, man darf vor allem bei der ganzen Geschichte eins nicht vergessen. Es geht mir ja nicht nur darum, dass ich meine Privatsphäre ein Stück verliere, sondern, und da kommt der Knackpunkt mit dem, ich habe ja nichts zu verbergen, das Risiko ist natürlich unter so vielen Bürgern in Deutschland, in dem Fall Niedersachsen, nicht besonders groß. Aber jeder Einzelne, der nichts zu verbergen hat, darf nicht vergessen, dass er selber in ein solches Raster geraten könnte, wo er verdächtig wird. Das ist vereinzelten Menschen in vielen verschiedenen Fällen bereits passiert, die vollkommen unschuldig durch solche Fahndungsvarianten tatsächlich auf einmal verdächtig wurden. Und wenn man einmal in das Mühlrad reingerät, ist das natürlich nicht lustig. Und da kann so eine Kameraaufzeichnung schon eine Rolle spielen. Denn wenn noch 3, 4 andere Sachen dazukommen, dann werde ich sehr schnell verdächtig, obwohl ich nichts verbrochen habe. Ja, vor allem, man wird ja auch nicht darüber informiert im Regelfall, dass man jetzt auf einer Videoaufnahme erfasst worden ist. Von daher hat man rechtlich gesehen, also müsste man, um halt dagegen vorzugehen, muss man ja auch erst erstmal darüber informiert worden sein. Das ist in der Regel nicht der Fall. Von daher ist es natürlich ein Problem, wenn man nicht weiß, wurden Aufnahmen gemacht, dann ja, werden sie gespeichert, in welchem Kontext werden sie gespeichert, werden sie nicht verwendet. Ja, also es ist einfach eine große Unsicherheit für Demonstranten und ja, Demonstrationsteilnehmer. Und aus meiner Sicht ist auch vollkommen unnötig in den meisten Fällen da zu filmen. Also da wird einfach sehr viel Material erstmal erstellt, präventiv, obwohl es da überhaupt Kontext und keinen Anlass gibt und auch meistens keine rechtliche Grundlage. Genau, wo ist da jetzt der Unterschied, wenn ich jetzt fürs Krähennest mit meiner Videokamera über eine Demo laufe und Menschen filme? Das darf ich ja tun, es ist ja eine Versammlung, da gibt es ja Regelungen, ab wie vielen Menschen man das filmen darf, ohne in einzelnen Fragen zu müssen, um Erlaubnis bitten zu müssen. Warum ist das denn dann in Ordnung? Ja, weil du nicht die Staatsgewalt bist. Du bist, also es ist in einem Rechtsstaat ja so, dass sich die Staatsgewalt, also die Polizei in diesem Fall, an Regeln halten muss. Und die Polizei nutzt diese Daten ja auch in einem ganz anderen Kontext. Und zwar hat sie beispielsweise Zugang zu den Akten über unterschiedliche Menschen und kann das halt verknüpfen in einem Kontext, der dir als Einzelperson ja überhaupt nicht zugänglich wäre. Also das könntest du ja überhaupt nicht machen und du könntest ja auch nicht veranlassen, dass irgendjemand einer Straftat verdächtigt werden würde oder in ein Raster fällt. Und das Problem an solchen Datensammlungen ist ja auch die Gesamtüberwachungsrechnung, sage ich mal. Das sind ja meistens nicht nur Videoaufnahmen, sondern das sind ja auch noch Handydaten, das sind Verbindungsdaten. Und in so einem ganzen Kontext sind Datensammlungen durch die Polizei oder allgemein durch staatliche Institutionen halt schon sehr problematisch und steht ein Eingriff in die Grundrechte. Und das ist was anderes, wenn man von Pressefreiheit spricht. In dem Fall wärst du halt Presse, sage ich mal, die auf einer Demo filmt. Und du hast ja auch eine ganz andere Intention, würde ich mal Okay. unterstellen. Jetzt mal, bevor wir zum Stichwort Handyraster kommen, oder machen wir so, sprechen wir einfach mal eben, weil du es schon angedeutet hast, über Handyraster. Ja, soll ich mal ein bisschen erklären, was Genau, damit erklär es einfach gemeint ist? erstmal. Ja, also es geht um die sogenannte Funkzellenabfrage oder Funkzellenauswertung. Wenn wir mit einem Telefon unterwegs sind oder in einem Smartphone, mit einem Smartphone in der Tasche umherlaufen, dann verbindet sich unser Gerät, wenn wir telefonieren oder wenn es beispielsweise E-Mails anruft, mit der nächsten Funkzelle. Sieht man manchmal so in Städten auf Dächern oder manchmal auch auf Kirchtürmen. Und da wird halt eine Verbindung aufgebaut. Und die Polizei ist dazu übergegangen, in den letzten Jahren immer öfter mal so Funkzellenauswertungen zu machen. Das heißt, da wird eine einzelne oder mehrere Funkzellen werden abgefragt und da wird geguckt, welche Handys haben sich denn da verbunden und was für Verbindungen sind da zustande gekommen. Und da gibt es ganz beeindruckende Zahlen. Beispielsweise in Dresden gab es einen großen Protest gegen einen Aufmarsch von Nazis im Februar 2011 und da wurden Funkzellenabfragen getätigt und zwar sehr umfassend. Es war über 800.000 Verkehrsdatensätze, über 250.000 Rufnummern und 40.000 Bestandsdaten. Das sind quasi so die Daten, die wir beim Telefonanbieter mit einer festen Nummer ja, verknüpfen. Und davon waren sehr viele Menschen betroffen, also sprich alle Leute, die an der Demonstration teilgenommen haben, aber eben auch alle Anwohner. So, natürlich gibt es da auch wieder rechtliche Regeln, wann man so etwas machen darf, und zwar nur in bestimmten Fällen und auch nur mit einem Richtervorbehalt. Aber gerade dieser Fall hat gezeigt, dass da sehr große Lücken bestehen. Also da hat auch ein Richter seine Unterschrift gegeben. Der Grund, der angegeben wurde von der Polizei damals, war Landfriedensbruch, und zwar ein Fall, der vor der Demonstration stattgefunden hat, in dem Kontext also nicht mit der Demonstration zu tun hatte und auch aus meiner Sicht eine relative Bagatelle darstellt im Vergleich zu dem, was da an Datenabfragen passiert ist. Und da ist natürlich Missbrauch Tür und Tor geöffnet, vor allem wenn man bedenkt, dass an dieser Demonstration natürlich auch Abgeordnete teilgenommen haben. Da waren Juristen anwesend und natürlich politische Aktivisten. Und das heißt, man hat Daten, die Kommunikationsdaten der Teilnehmer erfasst und abgerufen. Das ist natürlich ein immenser Eingriff. Deswegen Und habe ich dich mit dem Handyraster jetzt da mal eben in der Stelle vorgezogen. Ich wollte nämlich gerade noch das Stichwort Verknüpfen von Daten einwerfen. Ich weiß nicht, ob die Staatsmacht das bereits nutzen kann, aber wir wissen ja alle, dass es kein Problem ist, Gesichtserkennung einzusetzen. Das bedeutet, wenn wir nochmal zurück zu den Videoaufnahmen kommen und das Verknüpfen mit einem Gesicht und Handydaten, dann kann ich natürlich wunderbar gigantische Datensätze daraus erstellen und bei der nächsten Demonstration habe ich mit dem während ich filme, schon gleich einen Namen dabei und kann auswerten, auf welcher Demonstration derjenige schon mal gewesen ist. Und wenn er schon dreimal bei so einer Demo war, könnte ich ja darauf schließen, ist reine Spinnerei, aber ich könnte darauf schließen, dass er schon mal sehr, sehr auffällig, dass jemand so oft zu Demonstrationen fährt. Ja, es ist natürlich Zukunftsmusik, aber technisch ist die Gesichtserkennung tatsächlich schon so weit, dass wenn eine gute Aufnahme da ist, eineiige Zwillinge bereits sehr gut unterschieden werden können. Und da wird auch in der Richtung halt auch viel geforscht, auch im Bereich innere Sicherheit natürlich. Deswegen, mir war das jetzt bewusst, das wird in der Form sicherlich nicht eingesetzt. Wir wissen, dass es möglich ist. Und immer dann, wenn wir wissen, dass etwas möglich ist, gerade im Bereich, wir verkaufen der Bevölkerung Sicherheit, wird es auch gerne genommen. Ja, also da stecken natürlich auch finanzielle Interessen hinter. Also der sicherheitsindustrielle Komplex ist natürlich ein Bereich, der mit sehr viel Geld verbunden ist. Und da ist natürlich auch Angebot und Nachfrage wie auf jedem Markt vorhanden. Und da ist natürlich auch viel Geld zu machen, denn mit solchen Technologien können Anbieter von Sicherheitstechnologien natürlich sehr hohe Umsätze generieren. Das ist auch bei Internetüberwachung übrigens sehr ähnlich. Das hört jetzt ja nicht auf bei diesen einzelnen Überwachungsaktionen, die der Innenminister Schünemann da einsetzt. Wie sieht's denn aus mit dem Staatstrojaner bei euch? Ja, der Staatstrojaner wurde in Niedersachsen eingesetzt und ja, wir haben als Piraten auch auf dem letzten Landesparteitag beschlossen, Tu dass wir mir so etwas trotzdem eben noch erst ja. den Gefallen, Katha, und erklär ein bisschen, was der Staatstrojaner eigentlich ist. So, der Staatstrojaner ist eine Software zur sogenannten Quellen-TKÜ, Quellen-Telekommunikationsüberwachung. Das ist eine Software, die wird auf einem Rechner einer Person, die überwacht wird, aufgespielt. Und die soll dann quasi Kommunikation abgreifen, bevor sie verschlüsselt wird. Weil wenn ich beispielsweise übers Internet kommuniziere, kann ich das auch über eine verschlüsselte Verbindung machen. Und da von außen drauf zuzugreifen, ist mit relativem Umstand verbunden. Und von daher kann ein Staatstrojaner, diese Software, eingesetzt werden, um die Kommunikation vorher, also vor dem Verschlüsselungsvorgang, abzugreifen. Beispielsweise wäre das Voice-over-IP-Telefonie, also Skype, oder auch andere Kommunikationen. Das Problem an dem Staatstrojaner war, dass der Chaos Computer Club sich den mal geschnappt hat und auseinandergenommen hat und festgestellt hat, dass diese Software, die von einem privaten Dienstleister programmiert worden ist, viel mehr konnte als lediglich Kommunikation mitschneiden. Und zwar konnte der auch selbstständig Sachen editieren und löschen. Und da fragt man sich natürlich, inwiefern da überhaupt eine Beweiskraft durch solch ein Tool, sage ich mal, gegeben ist, wenn überhaupt nicht ausgeschlossen werden kann, dass dieses Tool selbst nicht auch manipuliert. Ja, da weise ich auf einen Krähennest-Podcast hin mit Konstanze Kurz. Da habe ich mich länger mit ihr dazu unterhalten. Da gehen wir ausführlich darauf ein. Ja, jetzt hatten wir gerade dann noch mal vergessen, ein bisschen zu erläutern, wie es ja mit dem Versammlungsgesetz aussieht, als wir über die Demonstrationen, das Filmen und die Drohnen gesprochen haben. Also beim Versammlungsrecht ist es so, dass es ein Bundesversammlungsrecht gibt. Allerdings können die Länder auch entscheiden, sich ein eigenes Gesetz zu geben, das sich von diesem unterscheiden kann. Das hat Niedersachsen natürlich gemacht. Und in Niedersachsen haben wir dementsprechend ein verschärftes Versammlungsgesetz. Und das ist seit längerem in Kraft. Und das beinhaltet verschiedene Punkte, die durchaus zu einer Einschränkung der Demonstrationsfreiheit führen. Beispielsweise ist die Anzeigefrist für Versammlungen bei uns ein bisschen restriktiver. Normalerweise gilt eine 48-Stunden-Frist, wenn man eine Versammlung anmelden möchte. Bei uns werden bestimmte Tage nicht mitgerechnet, beispielsweise Sonntage und gesetzliche Feiertage. Das heißt, man muss sich ein bisschen früher vorher entscheiden, wenn man demonstrieren möchte, insbesondere wenn da ein Feiertag dazwischen fällt. Und wir haben einen Punkt, der aus meiner Sicht besonders problematisch ist. Und zwar können Auflösungen einer Versammlung in geschlossenen Räumen möglich sein, wenn, Zitat, ihre Friedlichkeit unmittelbar gefährdet ist und die Gefahr nicht anders abgewehrt werden kann. Das ist natürlich ein sehr schwammiger Begriff und ist natürlich die Frage, was ist eine Versammlung in geschlossenen Räumen? Wenn du und ich zusammensitzen und über politische Themen diskutieren, ist natürlich, ab wann man diese Trennlinie sieht. Und im niedersächsischen Versammlungsgesetz ist im Übrigen auch geregelt, dass bereits ab 2 Personen, die gemeinschaftlich auf die Teilhabe an der öffentlichen Meinungsbildung gerichteten Erörterungen oder Kundgebungen teilnehmen, dass diese 2 Personen bereits eine Versammlung darstellen. Und da hat jemand eine sehr ja, du Das lachst, ist du ja, lachst. ich höre mir das gerade an und denke, das ist ja, also ich habe es vorher nicht gewusst. Ich höre es heute zum ersten Mal. Ja, was wollte ich sagen? Genau, da gab es eine sehr coole Aktion als Protest gegen dieses niedersächsische Versammlungsgesetz. Und zwar hat der Michael Ebeling vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeisung sich mit einem Pappschild vor den niedersächsischen Landtag gesetzt und explizit darauf hingewiesen, dass er nicht möchte, dass jemand anders an dieser politischen Demonstration teilnimmt, weil ab 2 Personen wäre es ja bereits eine Versammlung und könnte somit aufgelöst werden. Ja, das ist zwar witzig, aber der Hintergrund ist äußerst traurig, denn wir hatten es doch gerade über Putin beschwert, dass er das Demonstrationsrecht so verschärft hat, ne? Also, oh, da ist aber Niedersachsen am besten Weg, oder? Ja, also Niedersachsen ist nicht gerade eine Hochburg der Grundfreiheitsrechte, das muss man schon ganz klar sagen. Gut, damit kriegen wir auch den entscheidenden Bogen gerade, denn du kandidierst ja. Du bist auf Listenplatz 2, wenn ich das richtig im Kopf habe, in Niedersachsen. Und ziehst hoffentlich dann im Januar in den Landtag ein. Und das ist ein Grund, in Niedersachsen die Piraten zu wählen. Oder wir haben gerade eine ganze Reihe von Gründen genannt. Es gibt sicherlich noch viele, viele mehr Piraten in Niedersachsen zu wählen. Aber alleine die wären für mich als Bewohner Niedersachsen schon mehr als genug. Ja, also wir haben auch schon sehr viele Anträge im Bereich innere Sicherheit und Datenschutz abgestimmt. Es werden noch viel mehr abgestimmt, weil einfach da in Niedersachsen sehr großer Handlungsbedarf besteht, weil da sich einfach in den letzten Jahren so viel angesammelt hat an Verschärfungen, was einfach überhaupt nicht verhältnismäßig ist und eine so starke Einschränkung der Freiheitsrechte darstellt, dass wir da unbedingt auch was tun müssen. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass selbst wenn wir keine große Fraktion wären, dass wir einfach da sind, um die richtigen Fragen zu stellen. Denn viel von den Dingen, die ich erzählt habe oder die ich vielleicht auch nicht erzählt habe, weil es einfach so viel ist, die kommen auch erst ans Tageslicht, sage ich mal, durch gute kleine Anfragen oder große Anfragen im Landtag, durch Menschen, die nachhaken, durch Menschen, die nicht locker lassen und die immer wieder den Finger in die Wunde legen. Und von daher ist wichtig, dass wir Piraten im Landtag ja auch etwas bewegen können. Also ich würde mich darüber sehr freuen, denn ich denke, gerade in Niedersachsen ist es einfach bitter nötig. Ja, wir haben es in Nordrhein-Westfalen gemerkt, was passiert ist, ist jetzt gerade ganz frisch. Wenn wir keine Piraten im Landtag hätten, hätten wir auch nicht gemerkt, dass alle E-Mails über einen amerikanischen Server geleitet werden. Und das Ganze schon seit 5 Jahren. Ne? Und ich meine, da stechen wir Nordrhein-Westfalen mit unserem Landtag hervor. Das macht Niedersachsen nicht. Wir haben Niedersachsen auch gecheckt. Also, um das mal zu sagen, wo die Vorteile liegen, wenn die Piraten im Landtag sind, weil man einfach Dinge mitbekommt und nachvollziehen kann, die man außerparlamentarisch nicht erreichen kann. Deswegen wünsche ich euch natürlich, dass ihr erfolgreich seid. Ich hoffe, dass wir einen guten Weg finden, dieses Gespräch möglichst erfolgreich unter die Menschen zu bringen. Und würde dann sagen, Katha, ich danke dir fürs Gespräch und wünsche dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.